Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann auf dem Dach. Die Wohnsiedlung Grüntal, in der Frau Natter lebte, war beeindruckend groß. Die Gebäude waren kreisförmig aneinander gebaut, so dass in der Mitte ein großer Platz entstand, der als Park fungierte. Da die Gebäude unterschiedlich hoch waren, wirkten sie aus der Ferne wie eine Treppe. Im Zentrum standen zwei Wohntürme und ganz außen dreistöckige Kleinhäuser. Frau Natter zeigte auf die Dächer. Das sind alles Flachdächer und weil die Häuser in diesem Treppenmuster gebaut wurden, kann man vom niedrigsten zum höchsten Dach klettern. Vor ein paar Jahren gab es eine Performance von einem Freeclimber. Der hat das in einem unglaublichen Tempo gemacht. Und danach ist er nicht mehr runtergekommen. Doch, aber jetzt ist da ein anderer auf dem Dach. Tagsüber sieht man ihn nicht, aber mitten in der Nacht schon. Sie sitzen mitten in der Nacht hier im Park und halten nach dem Mann auf dem Dach Ausschau. Ja, also ich habe Mühe mit meinem Schlafrhythmus. Lesen oder Fernsehen nützt nichts. Aber wenn ich einen Spaziergang nach Mitternacht mache, bin ich danach müde und kann schlafen. Bei dieser Spaziergänge haben Sie den Mann gesehen? Mehrmals. Ich habe die Hausverwaltung darüber informiert. Dann war eine Weile nichts mehr, aber gestern war er wieder auf dem Dach. Wie sieht der Mann aus? Ich habe ihn nur schemenhaft gesehen, wie ein Schatten. Dann könnte es auch eine Frau gewesen sein. Nein, es waren die Bewegungen eines Mannes. Hat der Mann Sie gesehen? Das weiß ich nicht. Es war unheimlich. Ich habe mich hinter einem Baum versteckt. Wer klettert schon nachts auf einem Dach herum? Vielleicht ein Schlafwandler. Das ist gefährlich. Er könnte zu Tode stürzen. Was sagt die Hausverwaltung dazu? Ach, die nehmen mich nicht ernst. Sie fragten, ob ich den Mann fotografieren könne. Die halten mich für eine Spinnerin. Hat die Verwaltung Gründe, Sie für eine Spinnerin zu halten? Natürlich nicht. Gut, ich habe mich vor 2 Jahren darüber beschwert, dass aus dem Klo seltsame Geräusche kommen. Aber das war tatsächlich so. Es hat irgendwann aufgehört. Natürlich genau dann, als jemand von der Verwaltung vorbeikam und es sich anhören wollte. Was genau soll ich für Sie tun? Doch nicht einfach auf dem Dach herumklettern. Ich benötige einen glaubhaften Zeugen. Es gibt doch Kameras, die auch nachts fotografieren können. Ja, es gibt alles, aber alles kostet eine Menge Geld. Ach, es würde genügen, wenn Sie den Mann ebenfalls sehen. Dann sind wir zu zweit. Und Sie haben einen einwandfreien Ruf. Den haben Sie doch, oder? Das kommt darauf an, wen man fragt. Egal. Wir treffen uns heute Nacht um 1.13 Uhr hier im Park. 1.13 Uhr? Um diese Zeit habe ich ihn gestern gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Fall annehmen sollte. Doch nach der letzten Erhöhung der Krankenkassenprämien konnte ich es mir nicht mehr leisten, Aufträge einfach so abzulehnen. Ich willigte ein und rief bei der Verwaltung an und dachte mir eine nette Geschichte aus. Frau Bucherer war so nett, mich am Nachmittag in ihrem Büro zu empfangen. Sie möchten einen Film drehen mit dem Titel Über den Dächern der Grüntalsiedlung? Ja. Die Wohnsiedlung ist eine architektonische Meisterleistung. Und die Dachkonstruktion eignet sich hervorragend für einen Film in Ultra, Ultra, Super Ultra HD. Ist das ein neues Filmformat? Es ist das Nonplus Ultra HD. Wir befinden uns in der Testphase und Sie können mittendrin sein. Weshalb drehen Sie nicht in 3D? Wir drehen in 360 Grad Panorama. Das ist viel besser als 3D. Ich weiß nicht, ob ich unseren Mietern das zumuten kann. Die werden nicht viel davon mitbekommen. Wir drehen ausschließlich auf den Dächern. Das ist leider ganz schlecht. Wir müssen einige der Dächer in den nächsten Monaten ausbessern. Sie haben einen Dachschaden. Sozusagen. Einmal angenommen, wir würden mit den Dreharbeiten erst in 1 oder in 5 Jahren beginnen. Wäre es technisch möglich? Kommt man problemlos auf das Dach? Man kommt von jedem Gebäude auf das Dach. Es gibt eine Treppe und eine Tür. Allerdings haben nur wir von der Verwaltung einen Schlüssel. Wir wollen nicht, dass die Mieter im Sommer auf den Dächern Partys veranstalten. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich werde mir das gerne einmal anschauen. Das geht zurzeit nicht. Weil Sie einen Dachschaden haben. Sozusagen. Ich schlage vor, Sie melden sich in 5 Jahren noch einmal, falls Sie dann noch in der Lage dazu sind. Sie sind ein Ausbund an Charme. Mein Vater hielt sich für einen Ausbund an Kraft und Gesundheit, bis es bei ihm rapide abwärts ging. Welchen Jahrgang haben Sie? Ich verweigerte die Aussage. Später schaute ich in meinem Büro betrübt aus dem Fenster, denn im Verlaufe des Abends hatte sich ein Tiefdruckgebiet aus dem Westen genähert. Um Mitternacht begann es zu regnen. Um 1 Uhr regnete es noch immer. Wenn er in der nächsten Minute nicht auftaucht, gehe ich nach Hause. Das ist eine gute Idee. Sie bleiben selbstverständlich hier. Das ist keine so gute Idee. Haben Sie kein Nachtsichtgerät dabei? Wenn er nicht gesehen werden will, dann hilft auch kein Nachtsichtgerät. Ach, und ob das helfen würde? Damit kann man auch Wölfe und Bären fotografieren. Die kraxeln nicht auf Hausdächern herum. Da ist jemand am Fenster. Er schüttelt den Kopf. Hält er uns vielleicht für ein Liebespaar? Wäre das so abwegig? Ach, bitte gehen Sie. Gehen Sie einen Schritt nach rechts. Der Mann möchte vielleicht nur heimlich eine Zigarette rauchen. Jetzt hat er das Licht ausgemacht. Wahrscheinlich beobachtet er uns. Wir sollten die Übung abbrechen, bevor jemand die Polizei ruft. Moment. Da hat sich etwas bewegt. Sehen Sie? Da, rechts bei der 18B. Da bewegt sich nichts. Ja, jetzt nicht, aber vorher. Es bewegt sich immer noch nichts. Seien Sie nicht so ungeduldig. Da ist er. Jetzt habe ich den Schatten auch gesehen. Das ist kein Schatten. Das ist ein Mann auf dem Dach. Ich glaube, er winkt uns zu. Weshalb sollte er uns zuwinken? Jetzt ist er weg. Ja, so tun Sie endlich etwas. Klettern Sie rauf. Überwältigen Sie ihn. Ich hatte keine Lust auf eine nächtliche Klettertour. Frau Natter starrte weiter auf die Stelle, an der der Mann zu sehen gewesen war. Ich schaute geradeaus und sah, wie jemand aus der Haustür kam. Als Frau Natter den Mann sah, schrie sie kurz auf. Der Mann hob beschwichtigend die Hände und kam auf uns zu. Ich war mir zuerst nicht sicher, aber dann habe ich sie erkannt. Maloney! Was machen Sie mitten in der Nacht und bei diesem Wetter mit einer schönen Frau? Das geht Sie überhaupt nichts an. Könnten Sie das noch einmal wiederholen? Das geht Sie überhaupt nichts an. Nein, das, was er gesagt hat. Ich war mir zuerst nicht sicher, aber dann habe ich Sie erkannt. Nicht das. Später, was haben Sie danach gesagt? Was machen Sie hier bei diesem Wetter mit einer schönen Frau? Ja, genau das. Bitte noch einmal. Sie wollten ihn fragen, was er auf dem Dach verloren hat. Ach, seien Sie doch still. Bitte noch einmal. Ich habe einen Auftrag. Da staunen Sie. Maloney? In wessen Auftrag turnen Sie auf dem Dach herum? Ich turne überhaupt nicht rum. Das ist ganz easy. Die Gebäudeverwaltung hat mich angeheuert. Anscheinend gab es Reklamationen, weil sich nachts jemand auf dem Dach aufhielt. Also doch. Es gibt einen zweiten Mann auf dem Dach. Meine Klientin zeigte sich beunruhigt, was immerhin dazu führte, dass sie nicht noch einmal nach dem Kompliment fragte, das Achim Bleising leichtfertig von sich gegeben hatte. Mir jedenfalls wurde mitten in der Nacht sonnenklar, dass eine gehörige Portion Ärger auf mich wartete. So wie immer, wenn der Möchtegern-Detektiv Bleising involviert war. Da es noch immer regnete und meine Klientin mehrere Gähnattacken hatte, entschieden wir uns, die Nacht getrennt zu beenden. Meine Klientin ging schlafen und ich ging mit Achim Bleising in den Keller der Hausnummer 18B. Dort konnten wir uns ungestört unterhalten. Die Frau ist nicht Ihre Freundin? Ich stehe nachts mit meiner Freundin nicht im Regen herum. Und ich dachte schon, Sie hätten einen Volltreffer gelandet. Das habe ich auch. Wenn Sie zugeben, der einzige Mann auf dem Dach zu sein, kriege ich ein nettes Honorar. Auf dem Dach war tatsächlich jemand. Interessiert Sie das nicht, Maloney? Ich habe nur Sie gesehen. Es gibt da oben ganz klar Hinweise. Ich war heute schon bei Tageslicht oben. An einer Stelle gibt es Dutzende von Kaugummis. Die gibt es überall. Aber doch nicht auf einem Dach. Dachdecker haben auch ihre Hobbys. Für diese Flachdächer benötigt man keine Dachdecker. Nein, da war jemand auf dem Dach mit einer ganz bestimmten Absicht. Ich habe eine Theorie, Maloney. Auch das noch. Wenn das Dach so dicht ist wie Ihre Theorien, dann schwimmen die Mieter ums Überleben. Die Kaugummis sind alle im Umkreis von 2 Metern. Der Mann auf dem Dach muss sich demnach fast ausschließlich dort aufgehalten haben. Oh, das ist hochinteressant. Ja, das sage ich doch. Weshalb steigt man aufs Dach? Weshalb klettert man auf Berge? Das ist etwas ganz anderes. Kein Mensch kriegt einen Kick, wenn er hier als Erster die 18b erklimmt. Es ist die Aussicht, Maloney. Sie glauben, dass der Mann auf dem Dach jemanden beobachtet hat? Ich bin mir absolut sicher. Ein Spanner. Warum nicht? Wenn man im 5. Stock wohnt, rechnet man nicht damit, dass jemand zuschaut, wenn man sich nackt in der Wohnung bewegt. Er hat eine Frau beobachtet. 2 Wohnungen sind interessant. In beiden hat es spätabends noch Licht. Und in beiden wohnen Frauen. Sie scheinen tatsächlich Fortschritte gemacht zu haben. Ich bin auf dem Weg, der größte Detektiv aller Zeiten zu werden. Wann begreifen Sie das endlich, Maloney? Wenn es in der Zeitung steht. Zeitung liest doch kein Mensch mehr. Mein Ziel ist es, auf YouTube über meine Abenteuer zu berichten. Wenn das 1 Million Leute abonnieren, werde ich reich. Kein Mensch wird Sie abonnieren. Wir sollten den Fall gemeinsam lösen. Maloney, wenn wir herausfinden, wer der Stalker ist, sind alle zufrieden. Die Hausverwaltung und ihre Klientin. Das ist ein Win-Win-Win-Win. Wie heißt das gleich? Ich gab mich geschlagen und willigte ein, denn ich war hundemüde und brauchte ein gut gefülltes Glas Whisky. In meinem Büro gönnte ich mir den Whisky und ein wenig Schlaf. Am nächsten Morgen besuchte ich zusammen mit Achim Bleising Frau Klammer, eine dunkelhaarige Schönheit, die uns je einen Platz auf ihrer Sofalandschaft anbot. Wie kommen Sie darauf, dass mich jemand beobachtet? Es gibt Hinweise auf dem Dach gegenüber. Auf dem Dach? Wir haben einen anonymen Tipp gekriegt. Davon weiß ich nichts, Maloney. Müssen Sie auch nicht. Lassen Sie mich das Gespräch führen. Was für ein Hinweis? Fühlen Sie sich beobachtet? Meinen Sie wegen der Männer, die mir nachstarren? Das war schon immer so. Mit Stalkern ist nicht zu spaßen, Frau Klammer. Ein Stalker? Ach, wie aufregend. Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Männer schon hinter mir her waren? Zuerst hat mich das nur amüsiert. Dann habe ich begriffen, dass ich daraus ein Geschäftsmodell machen kann. Ah, Sie prostituieren sich. Ist der junge Mann jetzt empört? Das hier ist eine ganz normale Mietwohnung. Ich glaube, die Verwaltung weiß, dass ich hier Männer empfange. Ich bezahle eine höhere Miete als all die anderen. Und es ist Ihnen egal, wenn einer auf dem Dach dabei zuschaut? Egal ist es mir nicht, aber ich finde, jeder sollte fürs Zuschauen etwas bezahlen. Vom Dach gegenüber kann man direkt in Ihre Wohnung schauen. Dann müsste ich da drüben einen Ticketautomaten aufstellen. Sie könnten auch einfach die Vorhänge zuziehen. Das ist eine tolle Idee, junger Mann. Darauf wäre ich jetzt nie von selber gekommen. Ich ziehe immer die Vorhänge, bevor ich einen Kunden empfange. Zufrieden? Sie will mich provozieren. Maloney? Ja. Wenn ich alleine bin, gehe ich auch gerne leicht bekleidet auf den Balkon. Das ist Gratiswerbung. Sind Sie interessiert? Ich habe heute noch einige Termine frei. Mein Interesse ist ganz und gar beruflicher Natur. Frau Klammer lächelte und ihr Lächeln war durchaus eine Sünde wert. Mein Kollege hatte nichts dafür übrig. Vor der 2. Wohnung, die nachts intime Einblicke ermöglichte, trafen wir auf eine junge Frau, die uns misstrauisch musterte. Sie machte keinerlei Anstalten, uns reinzulassen. Ich lasse nicht einfach 2 wildfremde Männer in meine Wohnung. Wie sind Sie überhaupt ins Treppenhaus gekommen? Durch die Haustür. Die Leute kommen und gehen und wir warten und stehen, bis auch wir reingehen. Wir sind Privatdetektive. Für uns gibt es nichts, was nicht möglich ist. Er übertreibt ein wenig. 2 Privatdetektive? Das ist doch ein Witz. Ist es nicht. Mein Kollege Bleising befindet sich noch in der Ausbildung. Das stimmt nicht. Wir ermitteln auf Augenhöhe. Das heißt Augenhöhe und es stimmt nicht. Sie werden es nie so weit bringen wie ich. Könnten die beiden Herren ihr albernes Gebalze bitte woanders fortsetzen? Wir balzen nicht, wir sind hier, um Sie zu warnen. Auch das noch? Hm. Wollen Sie mir eine Versicherung andrehen? Drüben auf dem Dach hat jemand die Wohnungen auf dieser Seite im Visier gehabt. Jemand hat Sie beobachtet. Wann? Vermutlich die ganze letzte Woche. Er war immer nachts auf dem Dach. Das ist nicht gut. Wir werden den Mann ausfindig machen. Das ist... Lorenz. Sie kennen den Spanner. Lorenz ist kein Spanner. Er ist eifersüchtig. Ihr Freund beobachtet Sie nachts? Er ist nicht mein Freund. Er möchte es gerne sein, aber da läuft nichts. Ich habe es ihm 100 Mal gesagt. Aber er ist liebeskrank. Hat er einen Grund, eifersüchtig zu sein? Ja. Aber das geht sie nichts an. Wir werden mit ihm reden. Er wird alles abstreiten. Dann werden wir etwas intensiver mit ihm reden. Ich möchte nicht, dass Sie ihm wehtun. Aber Sie möchten, dass er aufhört, hinter Ihnen her zu schnüffeln. Klar möchte ich das. Er war tatsächlich auf dem Dach. Das hätte ich ihm nie zugetraut. Irgendwie süß. Das ist nicht süß. Was ist, wenn er als nächstes ein Gewehr mit aufs Dach nimmt? Jetzt übertreiben Sie nicht. Lorenz ist ein guter Junge. Er ist einfach unreif. Ich kann mit unreifen Jungs nichts anfangen. Wie alt ist er? 21. Reden Sie mit ihm. Vielleicht nützt es ja was. Irgendwann wird er es von selber einsehen. Sie diktierte uns den Namen und die Adresse. Achim Bleising tippte alles in sein Handy und am Abend besuchten wir den liebeskranken Lorenz in seiner Wohnung. Dort trafen wir auf die Polizei. Sie sind spät dran, Meloni. Sie haben auf mich gewartet. Normalerweise dauert es keine 3 Stunden, bis Sie an einem Tatort auftauchen. Das habe ich im Seminar Privatdetektive an sich und Meloni im Speziellen gelernt. Wurde an diesem Seminar auch mein Name erwähnt? Achim Bleising? Sie gehören vermutlich eher zur Gattung Privatdetektive an sich. Ich bin die kommende Größe in der Branche. Das müsste auch zu Ihnen durchgedrungen sein. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass es nicht reichen wird. Ja, möchten Sie nicht wissen, wer ermordet wurde? Lorenz Christen. Da staunen Sie. Das nächste Mal werden Sie sich garantiert an mich erinnern. Sie haben sich einfach den Namen auf dem Klingelschild gemerkt. Ist er der Tote? Was wissen Sie über ihn? Er war verliebt und er kletterte deswegen aufs Dach. Er ist nicht von einem Dach gestürzt, er wurde erschossen. Üble Sache, Meloni. Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Wir haben intern eine Weisung gekriegt, dass wir Sie nicht provozieren sollen, Meloni. Aber ich finde, ein bisschen darf man schon. Ich habe darüber ein Buch gelesen. Hört das denn nie mehr auf? Wir müssen die wichtigen Fragen stellen, Meloni. Pizza oder Steak? Ich habe Hunger. Ich bin für Pizza. Nur zu. Wahrscheinlich lösen wir den Fall, wenn Sie Kalorien in den Mund schaufeln. Achim Bleising. Was? Merken Sie sich meinen Namen. Er wird garantiert beim nächsten Seminar im Mittelpunkt stehen. Wir landeten in einer lauten Pizzeria, in der an mehreren Tischen ein Geburtstag gefeiert wurde. Es war so laut, dass wir uns nicht unterhalten konnten, was mir durchaus gelegen kam. Achim Bleising traf sich mit der Hausverwaltung, was mir einen ruhigen Vormittag bescherte. Ich nutzte ihn, um Frau Fröhlich zu besuchen. Sie zeigte sich schockiert, als sie von der Todesnachricht ihres Verehrers erfuhr. Er ist tatsächlich erschossen worden? Ja. Wer macht denn so etwas? Wo leben wir eigentlich? Ich habe einen leisen Verdacht. Sie wissen, wer Lorenz getötet hat? Lorenz hat sie in ihrer Wohnung beobachtet. Dabei ist er vielleicht auf eine fatale Idee gekommen. Ich habe keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Sie erhielten Besuch von Ihrem Freund, Liebhaber, oder wie immer Sie ihn bezeichnen. Er ist mein Lover. Aber was soll er mit Lorenz Tod zu tun haben? Ist er verheiratet? Sind das nicht alle brauchbaren Männer ab einem gewissen Alter? Könnte es sein, dass Lorenz ihn erkannt hat? Ja, das ist durchaus möglich. Renzo ist ab und zu im TV zu sehen. Renzo? Damit wären wir beim ersten Teil der Lösung. Jetzt fehlt nur noch der Nachname. Sind Sie noch bei Trost? Renzo erschießt niemanden. Das ist absurd. Ich möchte trotzdem mit ihm reden und am liebsten, bevor es die Polizei tut. Die Polizei? Das wäre eine Katastrophe. Seine Frau wartet nur darauf, dass sie ihm eine teure Scheidungsklage anhängen kann. Wenn ich vorher herausfinde, wer Lorenz getötet hat, ist es der Polizei egal, mit wem sie eine Affäre haben. Was möchten Sie von Renzo wissen? Zum Beispiel, ob Lorenz Christen ihn erpresst hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Lassen Sie es mich herausfinden. Also gut. Renzo Kamenzind. Ich werde ihn anrufen. Er soll hierher kommen. Er hat das immer sehr geschätzt, dass er direkt in die Tiefgarage fahren kann und mit dem Lift direkt in meine Wohnung. Es dauerte gut eine Stunde, bis Kamenzind eintraf. Frau Fröhlich tippte die ganze Zeit auf ihrem Handy herum, während ich mir zwischendurch die Füße vertrat. Renzo Kamenzind begrüßte Frau Fröhlich mit einem flüchtigen Kuss. Danach wandte er sich mir zu. Ich habe nicht viel Zeit. Können wir gleich zur Sache kommen? Wurden Sie von Lorenz Christen erpresst? Ich kenne niemanden, der so heißt. Das stimmt. Ich habe ihm nie etwas über Lorenz erzählt. Aber es stimmt, dass ich erpresst wurde. Was? Weshalb hast du mir nichts davon erzählt? Weil die ganze Angelegenheit lächerlich war. Der Mann rief mich an und sagte, dass er Fotos habe, die mich mit dir im Bett zeigen. Er würde diese Fotos meiner Frau zeigen, wenn er nicht 20.000 Franken von mir halten würde. Wie haben Sie reagiert? Ich habe ihn ausgelacht. Das ist gut. Das hat Lorenz garantiert total verunsichert. Ich habe den Anruf beendet und danach nichts mehr von ihm gehört. Das hast du toll gemacht. Die Anrufe kann man alle überprüfen. Genauso, ob Sie am Tatort waren. Ich wusste nicht einmal, wie der Typ heißt. Ich dachte, er hat zufällig gesehen, wie ich zu Jenny ging. Er hat mich erkannt und er wusste, dass ich verheiratet bin. Da hat er es versucht. Aber auf so etwas lasse ich mich nicht ein. Das hast du ganz toll gemacht. Danke, Jenny. Trotzdem muss das zwischen uns aufhören. Was? Spinnst du? Du kannst doch jetzt nicht einfach Schluss machen. Ja, es geht nicht anders. Ich werde mich von meiner Frau trennen, aber nicht jetzt. Jetzt trenne ich mich von dir. Du verdammter Lügner, du verschimmeltes Stück Brot, du verrostetes Boot, du himmeltrauriger Schuft, du billige Eigenmarke, du! So ging das noch eine Weile weiter. Irgendwann hatte Kamenzind genug, drehte sich um und ging. Ehe Frau Fröhlich mich als Punching Ball benutzen konnte, ging ich ebenfalls. Als die Tür hinter mir zuging, hörte ich, wie in der Wohnung etwas in die Brüche ging. Unten auf der Straße angekommen, erreichte mich eine Textmitteilung meines Kollegen. Wir trafen uns im Polizeipräsidium. Dort traf ich erneut auf ein neues Gesicht. Die haben mich im Verdacht. Maloney, Sie müssen ihr klar machen, dass ich nicht der Mann auf dem Dach bin. Sie bestreiten, auf dem Dach der Wohnsiedlung Grüntal gewesen zu sein. Klar war ich oben. Im Auftrag der Hausverwaltung. Haben Sie Fotos gemacht? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur beobachtet. Ah, das ist Eindringen in die Privatsphäre. Wir haben eine Anzeige erhalten. Frau Fröhlich hat ihn angezeigt. Angezeigt wurde er von Frau Klammer. Diese Nutte hat mich angezeigt? Ich notiere, der Verdächtige beleidigt Frau Klammer aufs Übelste. Das sind Fakten. Das behaupten alle. Sagen Sie doch endlich was, Maloney. Wie wohl das Wetter morgen wird. Was? Ja, Sie baten mich darum, etwas zu sagen. Die wollen mich fertig machen. Am Schluss schieben Sie mir auch noch den Mord in die Schuhe. Ich fasse zusammen. Der Beschuldigte gibt zu, auf dem Dach gewesen zu sein und Frau Klammer heimlich beobachtet zu haben. Das Protokoll dieser Vernehmung wird Ihnen schriftlich zugestellt. Das ist Beamtenwillkür! Was ist denn das für ein Saftladen? Ich notiere, der Beschuldigte beleidigt alle Angestellten des öffentlichen Dienstes. Haben Sie auch noch etwas zu Protokoll zu geben, Maloney? Was denn? Sie kennen mich. Ich war ebenfalls am Seminar. Moment, dann kennen Sie mich auch. Ich bin ebenfalls Privatdetektiv, aufstrebend. Ja, die Zukunft. Ich bin wie dieser Franzose, der Präsident wurde. Gestern noch unbekannt und morgen schon die ganz große Nummer. Ja, dann melden Sie sich morgen wieder bei mir. War's das? Bleising marschierte wutschnaubend nach draußen. Ich folgte ihm mit einigem Abstand. Wie ich es erwartet hatte, war sein Ziel die Wohnsiedlung Grüntal. Frau Klammer reagierte nicht, als er eine halbe Stunde später bei ihr klingelte. Vermutlich ist sie mit einem Freier zugange. Bin ich das? Hey, Moment. Sie haben uns aufgelauert? Hab ich das? Sie haben mich angezeigt. Tatsächlich? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sie versucht, alle abzulenken. Ganz schön raffiniert. Ihr Kollege scheint gedanklich flexibler zu sein als Sie. Ich bin überaus flexibel. Das bezweifle ich. Und ich kenne mich mit Männern ganz gut aus. Ich bin keiner Ihrer Kunden. Ich bin anders. Ist es doch so, oder, Maloney? Lassen wir die Streitigkeiten. Ich denke, Frau Klammer fühlt sich sehr sicher und deshalb wird sie uns verraten, was tatsächlich geschehen ist. Ich dachte, Sie wüssten es schon. Hat Lorenz Christen Sie erpresst? Volltreffer. Sie haben ihn getötet? Hab ich das? Mit was hat er Sie erpresst? Er hat Fotos gemacht. Sie mit Ihrem Kunden? Nein. Wenn sich Männer nicht freiwillig erkenntlich zeigen, helfe ich mit dem Trinkgeld manchmal etwas nach. Sie bestehlen die Männer, nachdem Sie sie bezahlt haben? Ach, die meisten kriegen gar nichts davon mit. Ob da ein oder zwei Scheine fehlen, was kümmert es Sie? Lorenz Christen hat Fotos gemacht, auf denen zu sehen ist, dass Sie Ihre Freier bestehlen. Und damit hat er Sie erpresst. Dieser Dummkopf. Sie haben ihn erschossen. Das hab ich nicht. Damit ist die Fragestunde beendet. Falls Sie mit hochkommen möchten, verrate ich Ihnen gerne meinen Stundenansatz. Haben Sie das aufgezeichnet, Maloney? Es dauerte einige Wochen, bis der Mörder gefasst werden konnte. Es dauerte noch länger, bis er zugab, in welchem Auftrag er gehandelt hatte. Frau Klammer stritt alles ab und wurde trotzdem verhaftet. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann auf dem Dach.